نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter mit der Geschichte des Islam und wir nehmen das alles natürlich aus geschichtlichen Aspekten in diesem Zusammenhang, wenn wir über die Geschichte des Islam sprechen. Und wir sprechen jetzt über die Zeit von den vier gerechten Khalifen nach dem Tod von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لا بالعربي والألماني بالعربي والألماني تعال بس تعال قرب اقعد هناك درسنا باللغتين العربية والألمانية بارك الله فيكم وسنتابع إن شاء الله في قصة الإسلام تكلمنا المرة الماضية حول الأسود العنسي الذي هو عيهلة بن كعب الذي ادعى النبوة وكيف انتهى أمره واليوم سنتابع في مسألة مهمة جدا ألا وهي مسألة الردة بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن توفاه الله سبحانه وتعالى ارتدت العرب إلا الذين كانوا يعني من أوائل المسلمين هم الذين ثبتوا ولكن ارتد الكثير وظهر النفاق ظهورا علنيا انحاز بن حنيفة إلى مسيلمة الكذاب لأن مسيلمة كان قد دعا كذلك النبوة وكان مسيلمة في منطقة اليمامة وبنو أسد وغطفان وطي انزاحوا إلى طلحة الأسدي الكاهن وارتدت كندة وعليهم الأشعث بن قيس وارتدت مدحج وهذا تكلمنا عليه مسألة الأسود العنسي وارتدت ربيعة مع المعرور بن النعمان ابن النعمان بن المنذر وارتدت بنو تميم مع سجاح الكاهنة المرأة وبذلك كان الأمر خطيرا بالنسبة للمسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم قبل موته كان قد أمر بإنفاذ جيش أسامة ببعث جيش أسامة بجند المسلمين فقل الجند عند أبي بكر مما أطمع كثيرا من الأعراب في المدينة واستعدت الأعراب للهجوم على المدينة فجعل أبو بكر رضوان الله عليه على أطراف المدينة حراسا حتى يروا يعني وحتى يستطلعوا الأمر وكان من الأمراء علي بن أبي طالب الزبير بن العوام طلحة بن عبيد الله سعد بن أبي وقاص عبد الرحمن بن عوف عبد الله بن مسعود وبعض الذين وجاءت بعض العرب يعلنون التزامهم بالصلاة ولكن لا يريدون إعطاء الزكاة واستدلوا بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم فقالوا إنما تدفع الزكاة إلى من صلاته سكن لنا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط نحن نعطي الزكاة أما إلى غيره ما نعطي الزكاة فتكلم بعض الصحابة مع أبي بكر أن يترك هؤلاء أولا حتى تستتب الأمور ولكن الصديق رضوان الله عليه ما رضي بهذا الأمر لأن هؤلاء أعدوا العدة للإغارة على المدينة للقضاء على المسلمين فما كان في يعني ما كان في مجال أن أبا بكر يقول ننتظر بعض الصحابة قالوا كيف هؤلاء يقولوا صلاة يعني يصلون ويقول لا إله إلا الله، فكيف تريد تقاتلهم؟ فأبو بكر رضوان الله عليه أصر على ذلك. وانتبهوا هنا مسألة مهمة، أن الشورى في الإسلام هي أن تستشير، ولكن القائد أو المسؤول إن قرر انتهى الأمر، هو شاور. لأنه بعض الناس يفهم مبدأ الشورى اليوم فهما خاطئا، يفهموه إذا قلت للناس ما رأيكم فقالوا رأي، يجب عليك أن تأخذ برأيهم، إذا ما أخذ برأيهم أنت ما تشاور، مع أن الشورى أمر آخر تماما. ففي جماد الآخرة ركب الصديق في أهل المدينة والأمراء معه إلى من حول المدينة من الأعراب المرتدين الذين أغاروا على المدينة، يعني هجموا أيضا على المدينة. ولما تواجه المسلمون بكاد أبو بكر الصديق وأولا من بني عبس وبني مرة وذبيان ومن ظاهرهم من بني كنانة، فصنعوا للمسلمين مكيدة عظيمة. سبحان الله، صنعوا مكيدة عظيمة للمسلمين. ماذا فعلوا؟ ذهبوا إلى سقاء السمن ونفخوها، فلما نفخوها أرسلوها، يعني خلوها تتدحرج من رؤوس الجبال، فلما رأتها إبل المسلمين نفرت، لأنه في سقاء سمن، لما رأوه يتدحرج عليها فهربوا، وهربت الإبل حتى رجعوا إلى المدينة. فلما أقبل الليل كانوا قد وصلوا المدينة. وآنذاك ظن أهل الشرك وظن أعداء الإسلام أن المسلمين خلاص انتهى أمرهم، وقام أبو بكر رضوان الله عليه يعبئ الناس ويثبتهم، وخرج من آخر الليل وعلى ميمنته، كان عندهم ميمنة وميسرة في الجيش دائما، على الميمنة النعمان بن مقرن، وعلى الميسرة عبد الله بن مقرن، وعلى الساقة سويد بن مقرن، حتى إذا طلع الفجر كانوا هم وعدوهم على صعيد واحد، والمسلمون أغاروا عليهم، يعني إغارة الرجل الواحد، فتولى أهل الشرك هاربين، فاتبعهم أبو بكر رضوان الله عليه حتى نزل بذي القصة، فكان النصر، كان النصر للمسلمين. وبذلك عاد أبو بكر إلى المدينة مظفرا منصورا سالما غانما، وجاء بعض العرب إلى المدينة يحمل الصدقات من الذين ثبتوا، يعني هناك من العرب من ثبت. وسبحان الله، يعني كانت بشرى لأهل الإسلام الذين صمدوا وثبتوا، وكل ذلك كان بعد 60 ليلة من وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قدم بعد ذلك أسامة بن زيد، فاستخلفه أبو بكر على المدينة وجنده معه ليستريحوا، وخرج أبو بكر لمرة أخرى إلى ذي القصة رضوان الله عليه لملاقات جماعة من بني عبس وذبيان ومن بني كنانة، فانتصر عليهم أبو بكر وجيش المسلمين رضوان الله عليهم. فكل ما كان يهزم جماعة منهم كانوا ينحازوا إلى واحد آخر من المرتدين. Wie schon erzählt habe, unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir reden über die Geschichte des Islam. Voriges Mal haben wir darüber gesprochen, über eine Person, die hieß Al-Aswad Al-Ansi. Diese Person hat behauptet, Prophet zu sein oder Gesandter zu sein. Und er hat den Leuten gesagt, er wäre ein Prophet. Dieser Al-Aswad Al-Ansi war ein Magier und Wahrsager. Der war ein Lügner. Und die Leute selber haben gewusst, dass er Lügner ist. Aber damals gab es einen starken, sage ich jetzt, Rassismus und Nationalismus. Es gab bei den Leuten starken Rassismus und Nationalismus. Deshalb haben die Leute seine arabische, sage ich jetzt, sein arabischer Stamm waren für ihn und die wollten an die Macht kommen. Auf jeden Fall Al-Aswad Al-Ansi wurde getötet, weil er auch die Muslime angegriffen hat. Der hat die Frau von einem von Shahab ibn Ba'dan, der hat ihren Mann getötet und der hat sie sozusagen als Beute genommen und er hat sie zwangmäßig geheiratet, dieser Al-Aswad Al-Ansi. Die Muslime kamen zu seiner Frau, sie haben ihr erklärt, was er gemacht hat und dass dieser Mann lügt und die hat ihnen geholfen. In dieser Zeit auch, in der gleichen Zeit, bevor der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam starb, gab es eine Person, die hieß Musaylama al-Kadhdhab. Wer hat ihn Musaylama al-Kadhdhab genannt? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Al-Kadhdhab bedeutet der Lügner. Das ist Musaylama der Lügner. Weil dieser Musaylama auch behauptet hat, Prophet zu sein. Und das war in dieser Zeit sozusagen jeder, weil wir gesehen haben, die Muslime haben die arabische Halbinsel unter ihrer Macht gebracht. Und die Leute haben den Islam in Scharen angenommen. Deshalb haben diese Leute gedacht, das ist Modi geworden. Jeder, der an die Macht kommen wollte, hat behauptet, Prophet zu sein. Und weil die Araber damals sehr gut gesprochen haben, Dichter waren sie, dann hat jeder Gedichte von sich selber gebracht und der Teufel hat ihm ein bisschen geholfen, damit den Leuten ihm folgen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann starb und es gab auch Musaylama al-Kadhdhab. Sein Stamm, diesen Banu Hanifa, die haben ihm gefolgt. Die haben ihm gefolgt. Es gab andere arabische Stämme dann, wie Banu Asad, Ghatafan. Sie haben einen Wahrsager, Madia, die haben ihm auch gefolgt. Der hieß Talha al-Asadi. Und in Kinder hat jemand auch behauptet, sozusagen Führer zu sein und die Leute waren bei ihm. Dann in Jemen war dieser Al-Ansi, was wir voriges Mal erklärt haben, hat behauptet, Prophet zu sein. Und Banu Tamim, ein arabischer Stamm, der sehr bekannt ist, die haben eine Frau, die ist Sajah, die war eine Frau, die Wahrsagerin, Magierin, Zauberei hat sie gemacht. Da hat sie auch behauptet, Prophetin zu sein. Das heißt, in dieser Zeit gab es diese Leute. Und noch dazu, was Schlimmeres, war, dass manche Leute gedacht haben, weil der Prophet starb, dann brauchen sie nicht mehr Muslime zu sein. Deshalb haben sie den Islam verlassen. Andere, sie kamen nach Medina und sie haben, Medina war natürlich Hauptstadt sozusagen des Islam, die kamen und sie haben gesagt, wir beten weiter, wir bleiben Muslime, aber Zakat geben wir nicht. Zakat, das wird diese Pflichtabgabe, was ein Muslim im Jahr für Allah subhanahu wa ta'ala geben muss, wenn man über 84 Gramm Gold Wert von Gold hat, sollte man 2,5% geben. Die haben gesagt, wir beten weiter, aber diese Zakat geben wir nicht. Das haben wir dem Propheten gegeben und wir wollen das nicht weitergeben. Und sie haben diese arabische Stämme, diese Gruppen, sie haben sich versammelt und sie haben entschieden, die Medina, also die Muslime anzugreifen, damit sie die Muslime vernichten. Der Khalif von Muslimen, der Führer, Abu Bakr, natürlich, der musste sich verteidigen und die Muslime verteidigen. Deshalb hat er befohlen, dass man sich vorbereitet auf den Angriff, was diese Leute vorbereiten. Und das war wirklich so. Sie haben die Medina angegriffen. Kamen arabische Kämpfer und sie haben die Medina angegriffen und sie haben Leute getötet. Und die Muslime haben eigentlich die Armee geschickt mit Usama. Die waren weg. Das heißt, die Zahl auch von den Leuten war wenig. Dann hat Abu Bakr entschieden, die Leute aufzurufen, damit sie sich vorbereiten, damit sie gegen diese Leute kämpfen, die Al-Medina angreifen wollen. Das bedeutet, wenn man das betrachtet, dann ist das eine Art Selbstverteidigung. Das ist eine Art Wehren gegen Leute, die dich töten wollen. Auf jeden Fall, dann die Sahaba haben Abu Bakr gesagt, also die Gefährten von unserem Propheten, sie haben ihm gesagt, ja, wie wirst du sowas machen? Diese Leute sind Muslime. Abu Bakr sagte, nein. Entweder diese Leute halten sich an die Regeln des Islam, oder werde ich nicht das lassen oder sein lassen, sondern ich werde gegen diese Leute kämpfen. Die Sahaba dann, als sie das von ihm gehört haben, sie waren dann einverstanden. Und übrigens hier sollte man nur etwas erklären, weil manche Leute heutzutage falsch verstehen. Ash-Shura, das ist sozusagen ein System im Islam, dass der Führer der Muslime die Leute fragt nach ihren Meinungen. Nicht alle natürlich, sondern Leute, die kompetent sind. Und dann entscheidet er. Das heißt, er muss nicht unbedingt entscheiden, was die Leute ihm sagen, sondern er hat zu entscheiden. Hier Abu Bakr hat ihnen gesagt, was denkt ihr? Die meisten von ihnen haben gesagt, nein, wir bleiben in Medina. Aber Abu Bakr hat gedacht, wenn sie in Medina bleiben und die Leute kommen, eine Gruppe von Jemen, eine Gruppe von Yamama, von Norden, eine Gruppe kommt von Osten, das bedeutet am Ende, die Muslime werden vernichtet und die Armee ist nicht da. Deshalb hat Abu Bakr gesagt, nein, wir kämpfen. Und deshalb hat Abu Bakr die Leute versammelt und er ist weg von Medina in Richtung in Richtung Bani Habs und Bani Murra und Zubian. Die waren so arabische Stämme und er wollte gegen sie kämpfen. Diese Leute, die arabische Stämme, haben gewusst, dass die Muslime kommen. Was haben sie gemacht? Sie haben so diese Säcke, Ledersäcke, voll gemacht und sie haben das mit Öl und sie haben das von den Bergen rollen lassen. Als die Kamele den Geruch gespürt haben, gerochen haben, und die haben das so gesehen, die Kamele der Muslime haben Angst bekommen, die Kamele der Muslime haben Angst bekommen und die Kamele sind weggeflogen in Richtung Medina. Und dann waren sie in der Nacht schon in Medina. Die Leute haben die Kamele gesehen und die Armee alle. Und die Armee ist nicht mehr da. Die Armee ist nicht da. Aber die Kamele sind zurückgekommen und die Muslime sind später gekommen. Dann haben die Leute gedacht, die Muslime sozusagen haben endgültig verloren. Und jetzt ist die Zeit, dass sie die Medina wirklich angreifen und die Muslime und den Islam zu Ende vernichten. Abu Bakr, was hat er gemacht? Er war der Führer der Muslime. Der hat sich gesammelt, die Muslime in der Nacht, obwohl sie müde waren und so weiter. Und er hat die Armee nochmal organisiert und er hat gesagt, wir marschieren zu diesen Leuten nochmal. Und er ist zurück zu ihnen in der Nacht, bis sie am Morgen früh diese Leute dort getroffen haben. Und die Muslime haben gegen sie gekämpft. Und sie haben natürlich diese Leute besiegt. Dann kamen sie zurück nach Medina mit Abu Bakr und Allah alayhi. Und in Medina kamen einige arabische Stämme mit ihren Zakat und mit ihren Almosen. Und die haben das Abu Bakr gegeben. Die waren drei. Und ein paar Tage später, dann kam Usama ibn Zayd auch nochmal mit der Armee zurück. Das heißt, die Muslime haben ihre Macht sozusagen wieder bekommen vor den Arabern. Und übrigens, das Ganze passierte innerhalb 60 Tage, nachdem der Prophet starb. Deshalb soll man aufpassen. Manche Leute denken, die sind fest im Glauben und so weiter. Aber das war nicht so. Diese Leute haben den Islam angenommen. Der Prophet starb, da haben sie gesagt, wieso stirbt ein Prophet? Wenn er stirbt, dann ist er kein Prophet. Und deshalb wollten sie den Islam nicht mehr praktizieren. Und hier auch gab es noch eine Gruppe, die waren die Heuchler, die den Islam nur so angenommen haben, damit sie ihre Interessen verwirklichen, damit sie natürlich das ausnutzen. Und als der Armee von Osama, als die Armee von Osama zurückkam, dann Osama ibn Zaid, als diese Armee kam, Abu Bakr hat Osama als Führer der Medina bestellt und er ist nochmal zu einem Gebiet, das heißt Zilqissa, und dort hat Abu Bakr nochmal gegen diese Leute gekämpft und er hat sie besiegt. Und subhanallah, das war die Sache so, wenn die waren verschiedene Gruppen, eine Gruppe im Osten, eine Gruppe im Norden, eine Gruppe im Süden. Wenn eine Gruppe besiegt wurde, dann die anderen von dieser Gruppe, die sind zu den anderen Feinden des Islam gegangen, damit sie nochmal gegen den Islam kämpfen. Weil bei den Arabern damals, es gab diese Rache-Sache. Das wird Blutrache. Und weil die Muslime sie besiegt haben, dann wollten sie egal wie Blutrache nehmen, indem sie auch die anderen Gruppen unterstützt haben. كما ذكرنا بارك الله فيكم أبو بكر ما ترك الأمر هكذا وإنما أراد أن يخرج مرة أخرى من المدينة ولكن أمراء المسلمين قالوا له يا أبو بكر أنت خليفة المسلمين ما تذهب تبقى في المدينة واترك الآخرون اترك غيرك يخرج إلى قتاله عائشة رضي الله عليها ذكرت ذلك قالت خرج أبي شاهرا سيفه راكبا على راحلته إلى وادي ذي القصة فجاء علي بن أبي طالب فأخذ بزمام راحلته فقال إلى أين يا خليفة رسول الله أقول لك ما قال رسول الله يوم أحد لبم سيفك ولا تفجعنا بنفسك فوالله لئن أصبنا بك لا يكون للإسلام بعدك نظام أبدا فراجع وأمضى الجيش يعني علي بن أبي طالب تكلم مع الصديق فرجع أبو بكر رضوان الله عليه وهنا بارك الله فيكم ماذا فعل أبو بكر رضوان الله عليه عقد الألوية فعقد 11 لواء خالد بن الوليد كان له لواء وعكرمة بن أبي جهل شرحبيل ابن حسنة المهاجر بن أبي أمية خالد بن سعيد عمرو بن العاص حذيفة بن محصن وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عقد لهم لكل واحد لواء يعني لكل واحد سرية أو لواء من المسلمين حتى يذهب إلى مكان معين وسار أمراء القتال طبعا من أشجعهم وكلهم شجعان كان أبو سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم العبد وأخو العشيرة خالد سيف من سيوف الله وفي رواية يأخذه سيف من سيوف الله فيفتح الله على يديه في مؤتة فتوجه خالد إلى ذي القصة سبحان الله وأمره أبو بكر أن يذهب أولا إلى طليحة الأسدي ثم بعد ذلك إلى بني تميم وكان طلحة بن خويلد الأسدي في قومه بني أسد وفي غطفان ثم انضم إليهم بنو عبس قلنا وذبيان الذين كانوا قد خسروا مع الصديق وكان الصديق قد بعث علي بن حاتم قبل خالد بن الوليد وقال له أدرك قومك لا يلحق بطليحة فيكون دمارهم فذهب علي بن حاتم إلى قومه بني طي فأمرهم أن يبايعوا أبا بكر وأن يراجعوا أمر ربهم فقالوا لا نبايع بالفضل أبدا يريدون أبا بكر فقال علي والله ليأتينكم جيش فلا يزالون يقاتلونكم حتى تعلموا أنه أبو الفحل الأكبر فما زال عدي يفتل لهم في الذروة حتى لانوا واستجابوا وقالوا له استقبل الجيش فأخره عنا حتى نخرج من عند طليحة من نسائنا وأولادنا كي لا يقتلهم. فاستقبل عدي خالدا وأخبره بالخبر، فتأخر خالد فعاد الطي إلى خالد مسلما. ثم رحل خالد رضوان الله عليه يريد جديلة، كذلك استمهله عدي بن حاتم الطائي ولحق بهم يدعوهم إلى الإسلام، فانضموا كذلك إلى خالد ولحق بالمسلمين 1000 راكب منهم. فلذلك سبحان الله عدي بن حاتم الطائي، شوفوا كيف كان سبحان الله، وكيف أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف دخل الإسلام وثبت من الذين، مع أنه كان من المسلمين الذين تأخر إسلامهم، ولكنه ثبت سبحان الله. ثم أرسل خالد بن الوليد عكاشة بن محصن وثابت بن الأقرم ليكونا طليعة، يعني في طليعة في الجيش. فلقيهما حبال أخو طليحة الأسدي فقتله، فخرج طليحة وأخوه سلمة فقتل عكاشة بن محصن وثابت. فأقبل خالد بالناس فرأوا عكاشة وثابتا قتيلين، فجزع المسلمون لذلك. ثم سار خالد رضوان الله عليه حتى التقى مع طليحة الأسدي في مكان يقال له مزاخة، ووقفت أحياء كثيرة من الأعراب ينظرون عليهم، يعني ينظروا إلى الأمر من سينتصر، يقول لك خلينا نشوف. وكذلك حضر معه عيينة بن حصن في 700 من قومه بني فزار، واصطف الناس، وجلس طليحة ملتفتا في كساء له يتنبأ لهم، فينظر ما يوحى إليه في زعمه. وجعل عيينة يقاتل ما يقاتل، حتى إذا ضجر من القتال جاء إلى طليحة وهو ملتف في كسائه، فسأله: أجاءك جبريل؟ فقال لا. قال: لا ما جاء. فيرجع عيينة ليقاتل، ثم يرجع: أجاءك؟ يقول: لا. فلما كان في الثالثة قال له عيينة: هل جاءك جبريل؟ قال: نعم. قال: فما قال لك؟ قال: قال لي: إن لك رحا كرحاه وحديثا لا تنساه. فقال عيينة: قد علم الله أنه حديث لا تنساه. ثم قال: يا بني فزارة انصرفوا. وانهزم الناس عن طليحة، أعلم أنه كذاب. فلما جاء المسلمون ركب على فرس كان قد أحدها لنفسه، وأركب معه امرأته النوار على بعير، ثم انهزم إلى الشام وتفرق جمعه. فلما حل ما حل بطليحة وفزارة، قالت بنو عامر وسليم وهوازن: ندخل فيما خرجنا منه ونؤمن بالله ورسوله. وكان طليحة الأسدي قد ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بموازرة عيينة بن حصن من بدر، وارتد هو الآخر عن الإسلام، وقال لقومه: والله لنبي من بني أسد أحب إلي من نبي من بني هاشم، وقد مات محمد وهذا طليحة فاتبعوه. فوافق بنو فزارة وهم قومه على ذلك. ثم أسر خالد بن الوليد رضي الله عليه عيينة وبعث به إلى المدينة وقد جمعت يداه إلى عنقه، فدخل المدينة على هذا الحال من التكبيل والصغار، فجعل الولدان والغلمان يطعنونه بأيديهم ويقولون: أي عدو الله ارتددت عن الإسلام؟ فيقول: والله ما كنت آمنت قط. فلما وقف بين يدي الصديق استتابه وحقن دمه، ثم حسن إسلامه بعد ذلك. أما طليحة الأسدي يعني فقد رجع إلى الإسلام وذهب إلى مكة معتمرا أيام الصديق، ثم شهد القتال مع خالد بن الوليد الذي كتب إليه أبو بكر أن استشره في الحرب ولا تجعله أميرا. وقال خالد بن الوليد لبعض أصحاب طليحة من أسلم وحسن إسلامه: أخبرنا عما كان يقول لكم طليحة من الوحي. فقال: إنه كان يقول: الحمام واليمام، يعني اليمامة، والصرعة الصوام، قد صمنا قبلكم بأعوام ليبلغن أو ليبلغن ملكنا العراق والشام إلى غير ذلك من الخرافات والهذيان السخيف. فهزم خالد بعد ذلك هزم الآخرين عفوا، ومكث خالد ببزاخة شهرا، وكان يريد أن يتابع بارك الله فيكم مع هؤلاء. بارك الله فيكم دامت هي nicht lange so wie im arabischen machen, weil das interessant ist eigentlich. Ich weiß auch, dass es ein bisschen schwer ist, wenn man nicht alles weiß, ja. Aber allgemein, ich werde das versuchen jetzt zusammenzusagen, zu fassen, damit man versteht. Aber manche Namen, manche Gebiete und manche arabische Stämme zu nennen, ist es unbedingt, weil wir das nicht anders können. Auf jeden Fall, als Usama ibn Zayd zurückkam nach Medina und er war der Führer von der Armee der Muslime, ist er in Medina geblieben. Abu Bakr wollte dann weiter zu diesen Arabern, die damals den Islam verlassen haben. Ali ibn Abi Talib kam zu ihm. Der hat ihm gesagt, was tust du da? Was willst du tun? Du bist der Führer der Muslime. Und wenn du getötet wirst, dann haben wir keinen Führer mehr. Deshalb bleib hier und wir machen das. Du kannst uns beauftragen und wir tun das. Dann hat Abu Bakr 11 Führer für die Armee. Ein Führer für eine sozusagen Brigade von den Muslimen. Und er hat diese Brigaden verteilt und je Brigade oder zwei, die nehmen eine Richtung und die marschieren in Richtung einen arabischen Stamm, weil die Araber damals, sie wollten die Medina, wie ich schon erzählt habe, sie wollen die Medina angreifen und die Muslime sozusagen vernichten. Und dann sind sie marschiert und unter anderem gab es eine Brigade, die war unter der Flagge von Khalid ibn Walid radhiallahu anhu. Khalid ibn Walid, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sagte von ihm, das Schwert von Schwertern Allahs. Das wird, und der Prophet hat ihn gelobt, obwohl Khalid später den Islam angenommen hat, Entschuldigung, aber der war dann fest im Islam geworden. Abu Bakr radhiallahu anhu hat ihn zu Tulayha al-Asadi geschickt und zu Bani Tamim und auch zu Bani Asad in Ratafan. Und als Abu Bakr die Leute von Abs und Zubyan besiegt hat, diese Leute auch kamen zu Tulayha al-Asadi. Das bedeutet, viele waren dort. Auch einige von Tay, sie haben auch Tulayha gefolgt. Sie haben gedacht, der wäre Prophet. Der war ein Magier und die haben gedacht, der wäre Prophet. Dann kam Adi ibn Hatim zu Abu Bakr. Abu Bakr sagte ihm, geh, mach etwas. Dann kam Adi zu seinem Volk. Der hat ihm gesagt, was tut ihr da? Dann haben sie ihm gesagt, wir wollen Abu Bakr kein Treueid geben und wir wollen ihm nicht folgen. Und der ist nicht so stark. Der hat ihnen gesagt, ihr kennt ihn nicht. Er hat euch eine Armee geschickt. Und wenn ihr jetzt euch nicht überlegt, dann wird er euch sozusagen nicht verschonen. Aufpassen. Auf jeden Fall, er hat mit ihnen gesprochen. Sie haben am Ende, er hat mit ihnen auch über Islam diskutiert. Der könnte sie überzeugen, dass der Islam die Wahrheit ist und dass sie Fehler gemacht haben, als sie den Islam verlassen haben. Dann haben sie ihm gesagt, ja, aber unsere Kinder und Frauen, die sind mit Tulayha. Und wenn wir jetzt weggehen, der wird uns töten. Deshalb lass Khalid ibn Walid ein bisschen zögern und dann kommen wir zu dir. Adi ibn Hatim al-Ta'i hat das gemacht. Und er hat mit Khalid gesprochen. Khalid hat gezögert, bis sie ihre Kinder und ihre Frauen mitgenommen haben und sie haben dann den Islam wieder angenommen. Und Adi sagte ihm, es gibt noch einen arabischen Stamm, die hieß in Jadila. Der hat gesagt, lass, ich rede mit ihnen. Der hat mit ihnen gesprochen und dann kamen noch 1000 Leute für Khalid von diesen Leuten. Das heißt, sie haben verstanden, dass sie einen Fehler begangen haben. Khalid Walid hat zwei von Sahaba, Ukasha ibn Muhsin und Thabit ibn al-Aqram. Der hat sie geschickt, damit sie schauen, wie die Lage ist dort. Sie haben den Bruder von Tulayha getötet. Aber Tulayha hat Leute gesammelt und der hat sie gesucht und der hat sie getötet. Als die Muslime das sahen, dann waren sie so traurig. Und in diesem Gebiet gab es auch jemanden, der war auch ein Prinz oder ein Führer in seinem Volk, die hieß Uyayna ibn Husn. Der hat 700 Kämpfer gehabt. Diese Leute, die waren mit Tulayha. Die waren mit diesem Tulayha. Und die Araber, die anderen, diese Beduinen, die haben gewartet. Und die sehen, was wird jetzt passieren zwischen Khalid ibn Walid und seiner Brigade, die Muslimin, und zwischen dieser Tulayha al-Asadi und seine Leute und die Leute von Fazar. Und dieser Tulayha sitzt und der hat sich so umgehüllt und der wartet sozusagen auf die Offenbarung. Dann kam zu ihm Uyayna ibn Husn. Sagt ihm, kam zu dir Jibril? Er sagt ihm, doch nicht. Noch nicht. Er kam zu ihm nochmal. Kam zu dir Jibril? Er sagte ihm, noch nicht. Das dritte Mal kam zu ihm. Kam zu dir Jibril? Der hat gesagt, ja. Der kam zu mir. Der hat ihm gesagt, was hat dir offenbart? Der hat gesagt, du hast etwas, was du nicht vergessen wirst. Der hat gesagt, das stimmt. Oder es wird ein Krieg geben und du hast ein Wort gesagt, was du niemals vergessen wirst. Der hat ihm gesagt, du hast recht, ich werde das niemals vergessen. Da hat die 700 Kämpfer gesagt, Leute, kommt, wir gehen weg. Wir gehen weg. Die haben Tulayha so gelassen. Als Tulayha das sah, die Muslime haben ihn besiegt. Dann ist er, der hat seine Frau mitgenommen und er ist in Richtung Syrien geflohen. Und er ist dort in Syrien geblieben. Und Khalid ibn Walid kam sozusagen nochmal auf diese Leute. Und die meisten von ihnen haben den Islam dann wieder angenommen. Übrigens, Uyayna ibn Husn auch und Tulayha auch. Dass diese Person, die behauptet hat, ich wäre Prophet, der hat den Islam wieder genommen. Und Uyayna ibn Husn wurde, Khalid ibn Walid hat ihn angegriffen, der hat ihn festgenommen. Und man hat ihn nach Medina gebracht. Abu Bakr hat ihm gesagt, der hat mit ihm gesprochen und er war überzeugt dann, dass er Fehler begangen hat und er hat den Islam wieder angenommen. Und auch Tulayha al-Asadi hat den Islam wieder genommen. Khalid Walid blieb in diesem Gebiet ungefähr einen Monat lang, damit die Araber sehen, dass die Muslime stark sind. Und der wollte dann weiter zurück nach Medina kommen. Fi Bazaha, ein kan Khalid radhiyallahu anhu, ijtama'a kathirun min ashab Tulayha min bani Atafan al-an, ay qabila min qabal al-Arab. Fajtama'u ila imra'a yuqal laha Zamil, wa kanat min sayyidat al-Arab. Kan yudrab biha al-mathal لعزتها وكثرة أولادها. فحرضتهم هذه المرأة على قتال خالد فاحتاجوا لذلك وانضم إليهم بني سليم وبعض الناس من بني سليم وطي وهوازن وأسد فصاروا جيشا كبيرا. ولما سمع خالد بهم هاجمهم خالد ونصره الله سبحانه وتعالى عليهم. In diesem Gebiet, wo Khalid war, das hieß Bazaha, es gab eine Frau. Und diese Frau war sehr bekannt zwischen den Arabern, weil sie so viele Kinder gehabt hat. Und diese Kinder, die haben sie immer geschützt. Und sie war stark und die Leute haben von ihr genommen. Als sie das sah, was Khalid radhiyallahu anhu gemacht hat mit ihrem Volk, dann hat sie Leute von Ghatafan und von Bani Sulaym und von Tay und von arabischen Stämmen gesammelt. Und die hat sie sozusagen angestachelt, dass sie gegen Khalid kämpfen. Und sie waren eine große Armee geworden. Sie haben Khalid angegriffen, aber Allah subhanahu wa ta'ala hat Khalid radhiyallahu anhu den Sieg Gegner. Ich meine, man könnte vielleicht die Frage stellen, das geht hier über Kämpfen und über Angreifen und so, weil die Lage nicht anders war als ein sozusagen Existenzkampf. Also hätten die Muslime nicht gekämpft, wären sie total vernichtet. Denkt ihr, wie viele Leute jetzt? Al-Ansi, Musaylam, Kaddad, Sahaj, Tuleyh al-Asadi, diese alle, jeder von ihnen behauptet, der wäre Prophet. Und jeder behauptet, die Muslime sind schlecht. Und deshalb, die greifen die Muslime an. Deshalb haben die Muslime keine andere Möglichkeit gehabt, außer, dass sie natürlich hier, dass sie sich verteidigen, dass sie sich verteidigen und dass sie natürlich diesen Leuten zeigen, dass sie nicht sozusagen schwach wären, sondern sie sind bereit, für ihre Religion etwas zu machen. Das bedeutet, dass sie sich mindestens verteidigen können. Ich denke, hier mit diesem Flut von Informationen werden wir stoppen. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Das nächste Mal werden wir über Sajah sprechen. Das war eine Frau und diese Frau hat auch behauptet, sie wäre eine Prophetin. Aber das werden wir inshallah in den nächsten Unterrichten erklären. Ich denke, 45 Minuten sind gut für den Unterricht. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. المرة القادمة سنتكلم بارك الله فيكم عن قصة سجاح وهذه المرأة كذلك ادعت النبوة والعياذ بالله كانت من بني تميم وكان الناس يختلفون إليها وهي تغلبية أصلا عفوا تغلبية هي وهي أصلا من نصارى العرب يعني كانت نصرانية وادعت النبوة فيما بعد نزل الله سبحانه وتعالى فرميهم فرميش عني والحمد لله رب العالمين وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك طيب السلام عليكم. Die Brüder und Schwestern, inshallah in 10 Minuten geht's weiter. Ich werde die Khutbah laufen lassen von heute. Und dann in 10 Minuten, ich gehe nach oben. Ja, wir gehen nach oben, ich gebe dir. طيب, in 10 Minuten, inshallah. Salam alaikum. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون.